Teil 43 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ferdinand Getrü und Ferdinand Ungetrü. Et was mal ein Mann und eine Frau weist, die hatten, solange sie rick wären, keine Kinder. Als sie awast arm worn, da kriegen sie einen kleinen Jung. Sie konnten awast kein Paaren dato kriegen. Da sächte der Mann, hey wolle mal na den anderen Ohre, Orte, garn und to sehen, ob hey da ein kriege. Wie hey so ging, begegnete ihn ein armen Mann, de frag ihn, wo hey hinne wolle. Hey sächte, hey wolle hin und to sehen, dat hey ein Paaren kriegte. Hey sie arm, und da wolle ihn kein Minske to Gefahr stahn. Oh, sächte der arme Mann, geh sieht arm und ich sie arm, ich will gur euer Gefahr wehren. Ich sie aber so arm, ich kann dem Kinder nix geben, gaut hen und säget de bei möhr, weh Mutter, se sulle man mit de Kinder na der Kerken kummen. Also se nu te haupe na der Kerken kummet, da ist der Bettler schon darinne, der gift dem Kinder den Namen Ferdinand Getrü. Wie hei ut der Kerken gart, da sech der Bettler, nu gort manner Hus, ich kann gu euch nix geben, und sie sült mi auch nix geben. De Beimer awast gaf hei hen Schlüttel, und secht er, se mögt en, wenn se na Hus käme, dem Pfarrer geben. Dei sullen verwahren, bitt dat Kind fährt ein Jahr old wöre, dann sullet ob der Heide garn, da wören Schlott, da to paste de Schlüttel, wat darin wöre, dat sulle em hören. Wie dat Kind nu 7 Jahr old worn und dürt, tüchtig wassen wor, ginget man spielen mit andern Jungens. Da hatte der eine noch mehr vom Paaren kriegt, als der andere. Hey awast kunne nix segen. Und er grinde hey und ging der Hus und sächte zum Pfarr, hewe ich denn gar nix vom Paaren kriegt? Oh ja, sägte der Pfarr, du hast den Schlüttel kriegt, wenn ob der Heide ein Schlotz teit, so gar man hin und schlutet ob. Da ging hey hin, aber stet war's kein Schlott zu hören und zu sehen. Wir, na 7 Jahren, also hey fett ein Jahr old is, geit hin nochmals hin, da steit ein Schlott darup. Wie hey et upschlotten hätt, da ist er nix inne als ein Pferd, ein Schümmel. Da wärt der Junge so voller Früden, dat hey dat Pferd hatte, dat hey sich darop set und tu sin Vater jagt. Nu hev ich auch ein Schümmel, nu will ich auch reisen, sächt hey. Da trägt hey weg, und wie hey unterweges is, liegt da ne Schriftfeder upen Wege. Hey will se erst upnüm, da denkt hey awast wie er bi sich, oh, du süß so liegen lauten, du findst ja wohl, wo du hinkümmst, ne Schriftfeder, wenn du ihne brukest. Wie hei so weggeit, da robt einer hinne im, Ferdinand Getrü, nimm sie mit. He süd sich imme, süder wast kein. Da geit der Wirte Roger und nimmt sie ob. Wie hei wir ne Wiele rien, geritten is, kümmt hei bien Water vorbei, so liegt ein Fisk am Over, Ufer, und snappet und habet na Luft, so sächt hey, Töf, min lewe Fisk, ich will dir helpen, dat du in't Water kümmst, und griebten bin Schwanz und werbten in't Water. Da steckte Fisk den Kopf ut den Water und sächt, nu du mi ut den Kot holpen hest, will ich dine Flöte piepen geben. Wenn du in de Not bist, so flöte darob, dann will ich dir helpen. Wenn du mal wat in Water hast fallen laten, so flöte man, so will ich dir de Rot reiken. Nu ritt hei weg, da kümmt so ein Minsk zu ihm, de frägten, wo hei hin will. Oh, na den nächsten Ohre. Wo hei dein Heite? Ferdinand Getrü. Sü, da hewe wir ja fast den sylvigen Namen, ich heite Ferdinand Ungetrü. Da drecket se beide na der nächsten Ohre in dat Wirtshus. Nu war es schlimm, dat de Ferdinand Ungetrü allet wusste, wat ein anderer dacht hatte und doen wolle. Dat wusste he döre so allerhand slimme Kunste. Etwas awas dem Wirtshuse so'n wacker Mäken, dat hatte ein schier, klares Angesicht und rock sich so hübsch. Dat verleif sich in den Ferdinand Getrü, denn etwas n hübschen Binschen wehst, und frogen, wo hei hinto wolle. »O, hei wolle so herümmerreisen.« Da secht se, »so soll hei doch nur da blieben, et wöre hier to lanne n König, den nehme wohl gernen Bedehnten oder n Vorrüter, da bi solle hei in Diensten garn.« He antworte, »he künne nicht gut so tu ein hingorn und behn sich an.« Da sagte dat Mäken, »oh, dat will ich dann schon daun.« Und so ging se auch strax hin, na den König, und sehde ün, se wüsste ün hübschen Bedehnten. Dat was der wohl tofren, und leiten tosikum und wollen tum Bedehnten macken. He wohl a was lever Vorrüter sinn, denn wo sin Pferd wöre, da müsst he auch sinn. Da mackten de König tum Vorrüter. Wie düt de Ferenant ungetrü gewahr wore, da secht he tu den Mäken, »Töf, helpest du den an und mi nich?« »Oh«, sagt dat Mäken, »ich will ihn auch anhelpen.« Se dachte, »den musst du dir tum Fröne wahren, denn he is nicht zu trun.« Se geit also vorm Königsdorn und beten als Bedeinten an, dat ist de König zu freen. Wenn he nur also det morgens den Herren antrock, da jammerte der Jümmer, »O, wenn ich doch eist meine Leiveste bi mi hätte.« De Ferenant ungetrü war awas dem Ferenant getrü Jümmer upsetzig. Wie also de König mal wir so jammerte, da secht hey, »Sie haben ja den Vorreiter, den schicken Sie hin, der muss sie herbeischaffen, und wenn er's nicht tut, so soll ihm der Kopf vor die Füße gelegt werden.« Da leite König den Ferenant getrü tu sie kommen und sehde ihm, »Hey hätte da und da ne Leiveste, de soll hey ün herschappen, wenn er dat nicht deie, soll hei sterven.« De Ferenant getrü ging im Stall zu sin Schimmel und grinde und jammerte. »O, wat sinnigen unglücksch Menschenkind!« Da röppet Jaimes hinne ihm, »Ferenant getrü, was weinst du?« He süd sig ihm, süder was Neimes und jammert jümmer fort. »O, mein lewe Schimmelken, nu mod ich die verlaten, nu mod ich sterven.« Da merkt he eist, dat dat sin Schimmelken deit dat fragen. »Döst du dat, min Schimmelken? Kannst du kühen, reden?« Und secht wir, »Ich soll da und da hin und soll de Brut holen. Weißt du nicht, wie ich dat wohl anfange?« Da antwort dat Schimmelken, »Gar du na den König und sech, wenn he die geben wolle, wat du heven möchtest, so wollest du se ünschappen. Wenn hei den Schipp voll Fleisch und n Schipp voll Brot geben wolle, so sollet gelingen. Da wören de grauten Riesen ob den Water, wenn du den kein Fleisch mitbrächtest, so treiten se die. Und da wören de grauten Vögel, de picketen die de Augen aus dem Koppe, wenn du kein Brot vor se hättest. Da lette König alle Schlächter im Lande schlachten und alle Bäcker backen, dat de Schippe voll wird. Wie se voll sieht, sech dat Schimmelken tum Ferdinand getrü, »Nu gau man ob mi sitten und träck mi mit n Schipp. Wenn dann de Riesen kümmet, so sech.« »Still, still, meine lieben Riesechen, ich hab euch wohl bedacht, ich hab euch was mitgebracht. Und wenn de Vögel kümmet, so sechst du wir, still, still, meine lieben Vögelchen, ich hab euch wohl bedacht, ich hab euch was mitgebracht. Dann dauts se dir nix, und wenn du dann wieder Schlott kümmst, dann helpet die de Riesen, dann gar ob dat Schlott und nimmt paar Riesen mit, da liegt de Prinzessin und schlöppet. Du darfst se aber nicht upwecken, sondern de Riesen mit se mit dem Bette upnimmen und in dat Schipp trägen.« Und da geschah nun alles, wie das Schimmelchen gesagt hatte, und die Riesen trugen die Prinzessin zum König. Und als se zum König kümmet, secht se, se künne nicht lieven, se müsste ihre Schriften heven, de wören ob ihren Schlotte liegen blieven. Da wehrte Ferenant getrü, ob anstiften det Ferenant ungetrü ropen, und de König bedüt ün, he sulle de Schriften von den Schlotte holen, süst soll he sterven. Da geit he wir in Stall und grinnt und secht, »O, mein liebe Schimmelken, nun soll ich noch mal weg, wie soll wie dat magen?« Da sechte Schimmel, se sollen dat Schipp man wir vollladen. Da geht es wieder wie das vorige Mal, und die Riesen und Vögel werden von dem Fleisch gesättigt und besänftigt. Also se bi dat Schlott kümmet, sechte Schimmel tu ün, hei sulle man heringorn, in den Schlafzimmer der Prinzessin, ob dem Diske, da lägen de Schriften. Da geit Ferenand getrü hün und langetze. Als se oben Water sind, da lädt he sine Schriftfeder in Water fallen. Da sechte Schümmel, nu kann ich dir was nicht helpen. Da fällten dat Bi mit de Flöte piepen. He fängt an zu flöten, da kümmt de Fisk und hätte Feder im Mule und langetzem hin. Nu bringet he de Schriften nach dem Schlotte, wo de Hochtiet halen wird. De Königin mochte avers den König nicht lehen, weil he keine Nese hatte, sondern se mochte den Ferenand getrü gern lehen. Wie nun mal alle Herrens vom Hofe zusammen sind, da sechte Königin, se künne auch Kunststücke merken, se künne einen den Kopf afhoggen und wir upsetten, et soll nur mand einer versöken. Da wohl averst keiner der Eiste sehen, da mott Ferenand getrü daran, wir ob anstiften von Ferenand ungetrü, den hogger se den Kopf af und setten önog wir up, et is auch glick wir tannheilt, dat et utsach as hätte hein rohen Fahn, Faden, ümmen Hals. Da sechte König du er, mein Kind, wo hast du denn das gelernt? Ja, sechze, soll ich es an dir auch einmal versuchen? Oh ja, secht he. Da hogget se an Avers den Kopf af und setten ihn nicht wie up, se dood, als ob se nicht darup kriegen könne und als ob he nicht festzitten wolle. Da ward der König begraben, se Averst frigget den Ferenand getrü. He ridde Averst jümmer sin Schimmel, und als er he mal darup satt, da secht de to em, he sulle mal ob ne andere Heide, de he em wiest, trecken und da dreimal mit em herumjagen. Wie he dat dorn hatte, da geite Schimmel ob der Hinterbeine storn und verwandelt sich in Königssohn. Ende von Ferenand getrü und Ferenand ungetrü. Gelesen von Karlsson.